Erster Naboth aus Jezreel hatte einen Weinberg. Er lag neben dem Palast von König Ahab. Zweiter Ahab sagte zu Naboth, gib mir deinen Weinberg. Ich will dort Gemüse pflanzen. Ich gebe dir Geld oder einen besseren Weinberg. Dritter Naboth antwortete, Gott verbietet das. Ich darf das Land meiner Väter nicht weggeben. Vierter Ahab ging nach Hause. Er war traurig und böse. Er legte sich in sein Bett und aß nichts. Fünfter seine Frau Isabel kam zu ihm. Sie fragte, warum bist du traurig? Warum isst du nichts? Sechster er sagte, ich wollte Naboths Weinberg kaufen. Aber er sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Siebter Isabel sagte, bist du nicht der König? Steh auf und iss. Ich hole dir den Weinberg von Naboth. Achter sie schrieb Briefe im Namen von Ahab. Sie schickte die Briefe an die wichtigen Männer in der Stadt. Neunter in den Briefen stand, ruft eine Zeit zum Fasten aus. Setzt Naboth vor das Volk. Zehnte sucht zwei schlechte Männer. Sie sollen lügen, Naboth hat Gott und den König beleidigt. Dann tötet ihn mit Steinen. Elfter die Männer in der Stadt machten alles so. Sie taten, was Isabel geschrieben hatte. Zwölfter sie riefen eine Zeit zum Fasten aus. Sie setzten Naboth vor das Volk. Dreizehnter zwei schlechte Männer kamen. Sie sagten, Naboth hat Gott und den König beleidigt. Dann töteten sie ihn mit Steinen. Vierzehnter sie schickten eine Nachricht an Isabel, Naboth ist tot. Fünfzehnter Isabel sagte zu Ahab, steh auf. Nimm den Weinberg von Naboth. Er ist jetzt tot. Sechzehnter Ahab hörte das. Er ging sofort zum Weinberg von Naboth. Er nahm den Weinberg für sich. Siebzehnter da sprach Gott zu Elia. Achtzehnter geh zu Ahab, dem König von Israel. Er ist gerade im Weinberg von Naboth. Neunzehnter sagt zu ihm, hast du gemordet und nimmst jetzt das Land? Hunde werden dein Blut lecken. Zwanzigster Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Elia antwortete, ja. Du hast Böses getan. 21. Gott sagt, ich bringe Unglück über dich. Ich werde alle Männer in deiner Familie töten. 22. Ich zerstöre dein Haus. Du hast mich wütend gemacht. Du hast Israel zum Sündigen gebracht. 23. Gott sprach auch über Isabel, Hunde werden Isabel in Jezreel fressen. 24. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, den fressen die Hunde. Wer draußen stirbt, den fressen die Vögel. 25. Niemand war so schlecht wie Ahab. Seine Frau Isabel brachte ihn dazu. 26. Er betete falsche Götter an. Er tat das Gleiche wie die Völker vor ihm. 27. Ahab hörte diese Worte. Er zerriss seine Kleider und fastete. Er war sehr leise und traurig. 28. Da sprach Gott wieder zu Elia. 29. Ahab ist jetzt demütig vor mir. Darum bringe ich das Unglück nicht jetzt. Es kommt erst bei seinem Sohn.